Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Sanierung der Weserbrücke verschoben, Helios-Kliniken überzeugen durch Hygiene und TSV Alstrop peilt Aufstieg an. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Die Sanierung der Wesertorbrücke wird vorerst nicht stattfinden. Bereits vor einem Jahr wurde bekannt, dass die Brücke massive Schäden aufweist. Die Stadtverwaltung Nienburg wird morgen im Bauausschuss den Vorschlag einbringen, die für dieses Jahr geplante Sanierung auf das Jahr 2025 zu verschieben. Kleinere Arbeiten hingegen sollen im nächsten Jahr ausgeführt werden. Nach Angaben eines Ingenieurs bestehe für die Besucher keine Gefahr. Es gäbe regelmäßige Prüfungen am Bauwerk. Die Helios-Kliniken Nienburg und Stolzenau konnten für das vergangene Jahr einen positiven Wert von MRSA-infizierten Patienten vermelden. Nur 3 Personen erkranken an einem multiresistenten Keim. Im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt sind die Mittelweser-Kliniken deutlich besser, betont auch Geschäftsführer Marco Martin. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Kollegen. Jeder Patient, der sich infiziert, ist sicherlich einer zu viel. Aber ich glaube, der Bundesdurchschnitt zeigt, dass wir sehr, sehr, sehr gut in dem Bereich sind. Und Sie können es nie ganz ausschließen. Und das wird nicht nur übertragen durch die Ärzte, durch die Pfleger, sondern es kann auch genauso durch Besucher übertragen werden. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir in einem Gebiet sind, was eine relativ hohe Risikobereich hat. Viele ältere Leute, viel Landwirtschaft, ist der Wert umso positiver. Also ich beurteile das, was geleistet wurde von den Kollegen, als super. Die Gemeinde Stolzenau wählt einen neuen Bürgermeister. Der ehemalige Bürgermeister Hans-Hermann Steinmann verstarb im Januar, darum ist Stolzenau nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Heute in einer Woche soll die Entscheidung fallen. Das Amt soll vorerst bis zur Kommunalwahl am 11. September übergeben werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Fußballkreisligist TSV Alstrop will oben angreifen. Aktuell steht die Mannschaft um Trainer Thorsten Klein auf dem 2. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Herbstmeister Mönchehagen beträgt 4 Punkte bei einem Spiel mehr. Den Platz wolle man halten und Chancen nach oben bewahren, so Spieler Sufjan Haso und Robert Fiederer. Wir versuchen mal das Beste natürlich und ich sehe es so, dass wir wahrscheinlich noch im ersten Platz mitspielen werden. Also bei mir ist es entweder richtig oder gar nicht und das sollte auch bei uns in der Mannschaft so sein. Ich sehe es auch so ähnlich wie Sofian. Klar ist es schön, wenn man Platz 1 spielt, aber die Erfahrung sagt so, weil Mönchehagen ist schon stark halt, wird schon eng, aber wie gesagt, unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal Platz 2. Da befinden wir uns auf einem guten Weg und ich denke, wenn es am Ende dann so bleiben sollte, dann sind wir dann alle zufrieden. Das nächste Spiel für Alstrop ist am 21. Februar angesetzt. Dort geht es dann zum ASC Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.